Hört diesen Spruch, den ich als Totenklage über euch anhebe, ihr Israeliten. Gefallen ist, nicht kann wieder aufstehen die Jungfrau Israel. Sie ist auf ihr Land niedergeworfen, keiner richtet sie auf. Denn so spricht der Herr Jahwe, die Stadt, die 1000 Krieger stellt, wird 100 übrig behalten, und die, die 100 stellt, wird 10 übrig behalten im Reiche Israel. Denn so spricht Jahwe zum Reiche Israel, fragt nach mir, damit ihr am Leben bleibt. Aber fragt nicht nach Bethel. Gilgal sollt ihr nicht besuchen und nach Beerseba nicht hinüberziehen. Denn Gilgal muss in die Gefangenschaft wandern, und Bethel soll zunichte werden. Fragt nach Jahwe, damit ihr am Leben bleibt. Sonst wird er wie Feuer den Stamm Josef überfallen und ihn verzehren, ohne dass ein Löscher für Bethel ersteht, sie, die das Recht in Wermut verkehren und gerechte Sache zu Boden werfen, er, der das Siebengestirn und den Orion geschaffen hat, der tiefe Nacht in Morgen wandelt und den Tag zur Nacht verfinstert, der die Wasser des Meers herbeirief und über die Erdfläche hin sich ergießen ließ, Jahwe ist sein Name. Er lässt Verwüstung aufleuchten über Starke und Verwüstung, die über Festungen kommt. Sie hassen den, der im Tore für das Recht eintritt, und verabscheuen den, der die Wahrheit redet. Darum, weil ihr die Geringen niedertretet und Geschenke an Korn von ihnen nehmt, sollt ihr wohl Häuser aus Quadersteinen bauen, aber nicht darin wohnen, sollt ihr wohl köstliche Weinberge anlegen, aber keinen Wein von ihnen trinken. Denn ich weiß wohl, zahlreich sind eure Schandtaten und eurer Sünden gar viel. Ihr bedrängt die Unschuldigen, nehmt Bestechung an und beugt das Recht der Dürftigen im Tor. Darum schweigt der Kluge in solcher Zeit, denn es ist eine böse Zeit. Fragt nach dem Guten und nicht nach dem Bösen, damit ihr am Leben bleibt. Dann erst würde Jahwe, der Gott der Heerscharen, mit euch sein, wie ihr gesagt habt. Hasst das Böse und liebt das Gute, richtet das Recht im Tor auf. Vielleicht wird sich dann Jahwe, der Gott der Heerscharen, des Restes Josefs erbarmen. Darum spricht Jahwe, der Gott der Heerscharen, der Herr, also, auf allen Plätzen soll Wehklagen herrschen, und in allen Straßen soll man rufen, o weh! O weh! Die Bauern sollen die Klagekundigen zum Trauern und Wehklagen aufrufen, und in allen Weinbergen soll Wehklagen herrschen, wenn ich mitten durch euch dahinschreiten werde, spricht Jahwe. Wehe denen, die sich den Tag Jahwes herbeiwünschen! Was soll euch doch der Tag Jahwes? Er ist ja Finsternis, nicht Licht. Wie wenn jemand, der einem Löwen entflieht, von einem Bären gestellt wird und, wenn er endlich nach Hause gelangt ist und sich mit der Hand gegen die Wand lehnt, von einer Schlange gebissen wird. Ja. Finsternis ist der Tag Jahwes und nicht Licht, dunkel und glanzlos. Ich hasse, ich verachte eure Feste und mag nicht riechen eure Festversammlungen. Wenn ihr mir Brandopfer und eure Gaben darbringt, so nehme ich es nicht gnädig auf, und wenn ihr mir ein Heisopfer von euren Mastkälbern herrichtet, so sehe ich nicht hin. Hinweg von mir mit dem Geplärre deiner Lieder, das Rauschen deiner Harfen mag ich nicht hören. Möge vielmehr Recht sprudeln wie Wasser, und Gerechtigkeit wie ein nimmer versiegender Bach. Brachtet ihr mir etwa in der Steppe 40 Jahre hindurch Schlachtopfer und Gaben dar, ihr Israeliten? So sollt ihr denn nun den Sikkut, euren König, und den Stern eures Gottes, den Kewan, eure Bilder, die ihr euch gemacht habt, auf den Nacken nehmen, und ich will euch bis über Damaskus hinaus in die Verbannung führen, spricht Jahwe, Gott der Heerscharen ist sein Name.